Der letzte Detektiv. Eine Science-Fiction-Krimiserie von Michael Koser. Heute Nachtcafé. Sie wimmelten um uns herum, kratzten an der Plexikuppel, drückten sich die verschorften Nasen platt, stierten auf unseren Tisch, auf unsere Teller. Steaks, echtes Rindfleisch, unbezahlbar. Sie zeigten uns ihre dürren Rippen, ihre aufgetriebenen Bäuche, ihre offenen Wunden, ihre Eiterbeulen. Und sie schrien. Sie schrien vor Hunger. Sie schrien nach unseren Abfällen. Der bullige Typ neben mir warf ihnen was zu, einen abgenagten Knochen. Durch die elektronisch gesicherte Klappe. Sie stürzten sich drauf, fielen übereinander her, schlugen sich blutig. Das macht Laune und Appetit. Hunger ist der beste Koch. Sagten schon Opa und Oma im guten alten 20. Jahrhundert. Na, ihr Klappergestelle, noch ein Stück. Kusch, später. Vielleicht, wenn ihr uns bei Laune haltet. Na, bietet uns mal was, alle hopp. Das Lokal hieß Drittwelt. Ein Schuppen für Superreiche. Man tafelte in Plastikkuppeln, dahinter Horden halb verhungerter Drittweltler. Der Besitzer ließ sie an der Grenze einsammeln. Da gab's mehr als genug. Frischer Nachschub jede Nacht. Super Idee, der letzte Schrei. Erlebnisgastronomie mit Pfiff. Aber Sie essen ja gar nicht, Jonas. Hauen Sie noch rein. Die Chefin zahlt. Sie haben mich hierher bestellt. Sagen Sie, worum es geht. Ich höre zu. Aber vorher drücken Sie auf den Knopf. Sie meinen Ton weg? Kuppel undurchsichtig? Aber wieso denn? Die Hungerleider sind doch gerade der Witz hier. Tun Sie uns den Gefallen, Lumbago. Stellen Sie das da draußen ab. Sie war Cassandra Krug, Albin Krugs einzige Tochter. Die reichste Erbin in Babylon, vielleicht in ganz Europa. Trotzdem tat sie mir leid. Sie war so klein, 1,30, höchstens. Und ihre Augen hatten den gleichen traurigen Blick wie die Augen der armen Schweine hinter dem Plexiglas. Ihretwegen blieb ich. Der Mann bei ihr war weniger mein Fall. Lumbago? Ja, so heiß ich. Typhoon Lumbago. Doktor Lumbago. Doktor der, Kunstgeschichte. Doktor? Und? Was dagegen? Genau so habe ich mir einen Doktor der Kunstgeschichte vorgestellt. 2 Meter im Quadrat, Nasenknick, Blumenkohlohr. Nur kein Neid, Freundchen. Dr. Lumbago betreut die Kunstsammlung meines Vaters. Deshalb ist er mitgekommen. Verstehen Sie? Kein Wort. Vielleicht fangen Sie mal an, mir zu erklären, was Sie von mir wollen. Van Gogh. Schon mal gehört den Namen? Maler vor 100 Jahren. Nicht ganz dicht hat sich was abgeschnitten. Ohr, glaube ich. Richtig? Kriege ich jetzt den Preis? Mehr wissen Sie nicht? Wozu? Nachtcafé Jonas. Sagt Ihnen das was? Ist das eine Kneipe? Kenne ich nicht. Na, wissen Sie, Freundchen, mit Ihrer Bildung sieht es eher mickrig aus. Im Gegenteil, Freundchen. Meine Bildung ist gewaltig und ich habe sie immer bei mir, in der Tasche. Bitte, mein Computer spricht viel, weiß alles. Hast du zugehört, Sammy? Ja, natürlich. Haben wir, Chef. Doch, doch, doch. Mit einem Öhrchen. Naja, warum? Ja, nicht gerade anregen, das Gesülze. Van Gogh, Sammy. Nachtcafé. Leg los, mach Eindruck. Zeig den Herrschaften, was Bildung ist. Aber immer, Meister. Auf die Plätze, fertig, los. Vincent van Gogh, 1853 bis 1890, zu Lebzeiten ein bettelarmer, völlig erfolgloser, gänzlich unbekannter Maler, wurde nach seinem allzu frühen Tod anerkannt und gefeiert als einer der genialsten Künstler, welche je auf Erden wandelten. Bereits im 20. Jahrhundert erzielten seine Gemälde Rekorderlöse. Bindestrich, heute sind sie so gut wie unerschwinglich. Das wusste sogar Jonas. Und er wusste auch warum. Weil es kaum noch echte Van Goghs gab. Die meisten waren in den letzten Jahren draufgegangen, als Holland und Belgien überflutet wurden, als beim Erdbeben von Tokio die Großbanken mitsamt ihren Tresoren ins Meer rutschten, als im zweiten amerikanischen Bürgerkrieg die Museen in Flammen aufgingen. Nachtcafé ist der Titel eines Gemäldes, welches Van Gogh im September 1888 zu Arles in Südfrankreich schuf. Ach so. Ein Bild ist das. Oh, Katzunkern! Ja, was denn sonst, du hirnamputierte Beutelmaus? Nachtcafé, vordem im Besitz der Yale University, wurde im Dezember 2012 von Albin Krug, dem bekannten babylonischen Multimillionär und Multimilliardär, für seine Sammlung erworben. Kostenpunkt 500 Millionen Euros. Eine halbe Milliarde? Ja. Für ein Bild? Ja. So ist es, Jonas. Und jetzt hat mein Vater erklärt, dass er Nachtcafé mitnehmen will. Mitnehmen? Wohin? In die Hölle vermutlich. Verzeihung, Cassandra. Schon gut, Lombardo. In den Sarg, ins Krematorium, wenn er tot ist. Und das wird nicht mehr lange dauern. Immerhin ist Albin Krug an die 120. 121 Jahre und 4 Monate. Moment. Ihr Vater will ein Bild für eine halbe Milliarde verbrennen? Warum? So ist er, Jonas. Wenn es ihn nicht mehr gibt, soll es auch Nachtcafé von Van Gogh nicht mehr geben. Ja, und darum haben wir Sie kommen lassen, Jonas. Sie sollen verhindern, dass mein Vater seinen Plan ausführt. Sie sollen Cassandras wichtigstes und wertvollstes Erbstück sichern und der Welt ein einmaliges Kunstwerk erhalten. Ich verstehe. Sie brauchen keinen Detektiv, Sie brauchen einen Dieb. Jacke wie Hose, Jonas. Bitte, Jonas, retten Sie Nachtcafé. Für mich. Gut, wir retten Nachtcafé. Sie sah mich an, schräg von unten, mit großen, traurigen Augen. Deshalb blieb ich. Jonas war nicht in Form. Jonas hatte keinen Bock. Jonas wollte kein Detektiv mehr sein. Letzter, vorletzter, allerletzter. Egal. Jonas wollte was ganz anderes tun. Was Kreatives. Töpfern. Klavier spielen. Midlife Crisis nennt man sowas. Und ein Bild klauen. Das hat ja auch was Kreatives. Irgendwie. Was Künstlerisches. Auf jeden Fall ist es eine ganz einfache Kiste, Jonas. Sie gehen zu Krugs Haus, gleich nebenan, durch den bewachten Park. 10 Minuten zu Fuß. Sie gehen ins Haus, durchs Foyer und dann rechts in den Bildersaal. Immer geradeaus, Nachtcafé hängt an der hinteren Wand. Nicht zu verfehlen. Sie nehmen das Bild ab, klemmen es unter den Arm, kommen zurück. Nicht so schnell, Lumbago. Dr. Lumbago. Wollen Sie mir erzählen, dass Haus und Bild überhaupt nicht gesichert sind? Natürlich sind sie gesichert und wie. Aber das ist nicht Ihr Problem. Cassandra? Hier, Jonas. Eine General-Super-Sicherheitsscheibe. Damit legen Sie das komplette Schutzsystem im Hause Krug lahm. Kein Personal? Die Menschen haben Ausgang, die Automaten schalten ihre Scheibe ab. Und Albin Krug selbst? Wird sie nicht stören. Papi hält sich in seinem Spezialambiente auf. Tief unter dem Haus. Ja, Sie sehen, Jonas, ein Kinderspiel. Mit dem Bild kommen Sie hierher zurück. Dafür kriegen Sie 500 Euro. 500? Für ein Bild, das 1 Million Mal so viel wert ist? Na, sagen wir 1000, aber mehr ist nicht drin. Papi hält mich kurz, wissen Sie? Alles klar, Jonas? Noch nicht ganz. Wenn die Sache so leicht ist, wozu brauchen Sie mich? Warum klauen Sie Nachtcafé nicht einfach selbst? Schwer vom Begriff ist er auch noch. Albin Krug wird natürlich Cassandra verdächtigen. Sie auch, Lumbago. Und darum brauchen wir ein Alibi. Wir sitzen hier in der Drittwelt, ganz gemütlich. Und derweil reißt sich ein Außenstehender das Bild unter den Nagel. Einer, den Krug nicht kennt, der mit Kunst nichts am Hut hat. Und der sich dabei nicht allzu dämlich anstellt, hoffentlich. Uhrenvergleich, es ist jetzt 22 Uhr, 17 Minuten und 9 Sekunden. Spätestens um 11 sind Sie wieder hier, Jonas, mit Nachtcafé. Eingewickelt natürlich. Decken und Packpapier finden Sie im Bildersaal auf dem Tisch rechts von der Tür. Viel Glück, Jonas. Wir sehen uns. Tschüss. Jonas war schon oft daneben gewesen. Aber noch nie so daneben wie an diesem 2. Juli 2013. Midlife Crisis, wie gesagt. Und große Zwergenaugen. Wie auch immer, Jonas ging klauen. Krugs Haus war kein Haus, eine Residenz, ein Palast, eine gigantische Schatzkammer. Gesichert und bewacht von allem, was gut und teuer war. Schleusen und Scanner jeder Art, Robodogs und Robokiller, Monitore, Fallen, Alarmanlagen. Aber damit hatte Jonas keine Probleme. Jonas war unsichtbar. Seine Superscheibe bahnte ihm den Weg durch die Dornenecke. Ins Dornröschenschloss. In den Bildersaal. Was heißt Bildersaal? Ins Museum. Überall gerahmte Kunst. Groß, klein, bunt, einfarbig. So weit, so gut. Wo war Nachtcafé? Sperr die Schweinsritzen auf, Genosse. Hier, direkt vor dir hochehrwürdigstem Riechorgan. Das Bild da? Das kleine Ding? Ja, 70 mal 90 Zentimeter. Klein, aber oho, wie Miss Cassandra die Krügin. Na, weißt du, Sammy, Giftgrün, blutrot, eitergelb. Und mittendrin schiefer Billardtisch. Also mir gefällt's nicht. Oh, wer fragt dich denn, du Banause? Merke, 500 Milliarden Euro können nicht irren. Bisschen Ästhetik hätte ich dir einprogrammieren sollen. Nachtcafé ist eines der hässlichsten Bilder, die ich geschaffen habe, sagte Vincent van Gogh, der Meister höchstpersönlich. Nun, der sollte es wissen. Ja, und ferner sprach er: Ich habe versucht, die finsteren Mächte in einer gemeinen Kneipe darzustellen und das in einer Atmosphäre fahl und schweflich wie ein Höllenofen. Interessanter Aspekt, Sammy. Ah, also so geht's nicht, Chef. Sind wir hier, um das Bild zu betrachten, zu interpretieren, kritisch zu werden? Ha? Mitnichten, geklaut soll es werden, das Bild. Also dann mal los, du Schnarchsack. Bisschen plötzlich. 10 Minuten später war ich draußen, auf der Straße. Unter dem Arm ein flaches Paket, rechteckig, 70 mal 90, in einer Decke. Im Bauch ein ungutes Gefühl. Und in der Tasche ein Computer, dem die Geschichte auch nicht gefiel. Und der das sagte, laut und deutlich. Da kommt eine Zwergin mit einem merkwürdigen Doktor der Kunstgeschichte und einer noch merkwürdigeren Story. Und was tut mein Meister? Er geht hin und klaut einen Van Gogh. Wahnsinn! Für einen guten Zweck, Sammy. Ach ja, also wenn du das glaubst, du Knallforsch, dann muss dir einer ins Hirn genotdurftet haben. Was? Notdurftet? Gedürftet? Ach was, geschissen? Vorsicht, Sam. Du weißt, man kann dich abschalten. Oh, ja. Apropos abschalten. Die Sicherheitssysteme im Hause Krug waren abgeschaltet durch meine Superscheibe, oder nicht? Ja, doch, schon. Irgendwie schon. Wir hatten einerseits. Was heißt das? Naja, schwer zu erklären, eure Unempfänglichkeit. Da war noch mehr hinter den Sicherheitssystemen. Verdeckt, verborgen. Elektronik zuhauf. Bist du sicher, Sam? Oh Gott, Jupiter, Merkur, was weiß ich was. Was heißt sicher? Es ist eher eine Art schleichende Ahnung. Ungewiss, hm? Doch unabweisbar. Ein Gefühl. Du hast keine Gefühle, Sammy. Was? Kein Gefühl? Okay, was schlägst du vor? Na, folgendes, Herr Kollege. Bevor uns nicht gewissere Aufklärung über Grund, Sinn und Zweck der Affäre Nachtcafé zuteil wird, liefern wir das Gemälde nicht ab. Hm? Wir halten es zurück, verstecken es. Als Pfand, kapische? Naja, non capito. Als Sicherheit. Keine schlechte Idee. Und Jonas wusste auch schon, wo er das Bild unterstellen konnte. Bei Joanna, einer alten Freundin, Besitzerin der kleinen Kunstgalerie Picassos Pinsel in der Palmettostraße, nicht weit. Nur um die Ecke. Joanna ist eine tüchtige Geschäftsfrau. Die Galerie war noch auf. Abends kurz vor 11. Tja, wir Freiberufler. Immer im Dienst. Sieh mal, wer da kommt. Jonas. Jonas, der letzte Detektiv. Welch seltene Ehre. Tusch, Herr Kapellmeister. Jonas und Sam, der Treueste der Treuen. Wie sprichwortet doch das Volk? Je später der Abend. Halt den Rand, Sammy. Ja. Gerade wollte ich abschließen und ins Bett gehen. Allein. Ui. Aber jetzt? Lass dich nicht aufhalten, Joanna. Ich muss gleich weiter. Kannst du das hier für mich aufheben? Ein Bild? Seit wann interessierst du dich für Kunst, Jonas? Lass es eingewickelt. Tu es in deinen Tresor. Morgen hole ich es wieder ab. Was ist los, Jonas? Worum geht's? Ein Fall? Keine Zeit, Joanna. Morgen. Und was ich noch sagen wollte. Danke. Punkt 11 kam ich in der Drittwelt an, wie besprochen. Aber Cassandra Krug und Lumbago waren nicht da. Die Herrschaften lassen sich entschuldigen. Eine unvorhergesehene Abhaltung. Sie werden sich in wenigen Minuten einfinden. Sie, Herr... Jonas. Nur ah ja, Jonas. Ganz recht. Sie werden ersucht zu warten, Herr Jonas. Hier bei der Bar, wenn es beliebt. Es beliebte. Auch wenn Jonas leicht säuerlich war. Wozu hatte ich mich so beeilt? Egal. Ich saß an der Bar, weit ab von den heulenden Drittweltlern, trank mit Andacht einen echten Single Malt Whisky und wartete. Ein paar Minuten vergingen. Dann machte es Puff in meiner Jackentasche. Ich fasste rein, nichts drin. Auch nicht Cassandra Krugs Superscheibe, die eben noch drin gewesen war. Anscheinend ein Autodestruktions- und Evaporisationsmechanismus. Schweres Wort, habe ich von Sam. Als ich gerade anfing, mich zu wundern, piekte mich plötzlich ein Zeigefinger ins Kreuz. Ein amtlicher Zeigefinger. und eine amtliche Stimme flüsterte mir was ins Ohr. Sie sind festgenommen, Jonas. Chefinspektor Brock? Warum flüstern Sie? Haben Sie Ihre Dienstmarke verschluckt? Rücksicht ist das, weil wir in der Drittwelt sind und weil hier der Polizeipräsident verkehrt. Die Bürgermeisterin, Milliardäre, Industriekapitäne und innen, bessere Leute. Die wollen das exotische Ambiente in Ruhe genießen und sich beim Speise nicht durch polizeiliche Maßnahmen stören lassen. Was für polizeiliche Maßnahmen, Brückchen? Sie sind festgenommen, Jonas. Ach was, warum? Das erfahren Sie auf dem Revier. Kommen Sie jetzt mit. Ich denke nicht daran. Den Grund der Festnahme müssen Sie mir sofort sagen. Und dann müssen Sie Ihren Spruch ableiern. Alles, was Sie aussagen, kann vor Gericht und so weiter, ist Gesetz. Können Sie haben, Jonas. Ich pfeife, meine Leute kommen rein, wir nehmen Sie fest, mit allen Schikanen, wie es im Gesetzbuch steht. Das wird dem Herrn Polizeipräsidenten gar nicht gefallen. Ihnen aber auch nicht, Jonas. Es könnte nämlich passieren, dass Sie dabei unter Umständen ein kleines bisschen beschädigt werden. Aber ganz wie Sie wollen. Soll ich pfeifen? Säuseln Sie lieber weiter, Brückchen. Das ist zwar auch nicht schön, aber ausgesprochen selten. Gut so. Stehen Sie auf. Langsam. Unauffällig. Gehen Sie voraus. Auf dem Revier gab's keine besseren Leute. Wir waren unter uns. Unter uns Normalen. Sofern man Bullen und private Schnüffler als normal bezeichnen kann. Chefinspektor Brock war wieder der Alte. Laut, ruppig, harte Schale und nicht ganz so harter Kern, womöglich. Jedenfalls spendierte er mir einen Sojakaff. Und dann sagte er mir, weshalb ich festgenommen war. Diebstahl in Verbindung mit Einbruch. Sie haben ein Gemälde aus Albin Krugs Sammlung gestohlen. Wert 500 Millionen. Die Beweislage ist eindeutig. Beim Begehen der Straftat wurden Sie holographisch erfasst und aufgenommen. Das also waren Sammys elektronische Ahnungen. Bestreiten Sie das Ihnen zur Last gelegte Verbrechen, Jonas? Ja. Das heißt nein. Sagen wir nicht direkt. Ich kann alles erklären. Ich meine Cassandra Krugan, Albins Tochter. Fragen Sie sie, Brock. Nicht nötig. Cassandra Krug hat sie angezeigt, Jonas. Und uns das Holoband vorgelegt. Das ist doch nicht wahr. Rufen Sie sie an. Sie wissen ja, einen Anruf haben Sie. Das ist Gesetz. Das Bild, das ich... Ich meine, um das es geht, ist das versichert? Klar. Bei wem? Moment. Steht alles im Protokoll. Hier, Vereinigter Kosmos. Kenne ich. Fall Supernova. Okay, Brock. Machen Sie mir eine Phonverbindung. Mit Cassandra Krug? Nein, mit der Versicherung. Jonas war dabei, wieder Dampf aufzunehmen. Agieren, nicht reagieren, hieß die Parole. Der Vereinigten Kosmos schlug ich ein Geschäft vor. Einen Kuhhandel. Ich bot an, Nachtcafé zurückzugeben. Morgen. Wenn ich sofort aus der Haft entlassen würde. Vorläufig, gegen Kaution. Jonas musste raus. So schnell wie möglich. Um festzustellen, was gespielt wurde. Von wem und warum. Gegen 2 Uhr nachts war ich draußen. Und machte mich sofort auf den Weg zur Palmetto-Straße. Da wartete die nächste Überraschung auf Jonas. Ungewöhnliche Aktivität. Feuerwehrsirenen, Leitern, Schläuche, rote Glut, schwarze Trümmer. Die Galerie Picassos Pinsel war ausgebrannt. Joanna stand vor den Resten. Sie schrie nicht. Sie raufte sich nicht die Haare. Sie war sauer. Auf Jonas. Willkommen, großer Detektiv. Willkommen zum festlichen Feuerzauber. Sieh's dir an, Jonas. Sieh's dir ganz genau an. Das wirst du mir alles ersetzen. Meine Galerie, meine Wohnung, meine Objekte, meine Bilder, alles. Ich? Wieso ich? Weil du mir vorhin dieses Bild gebracht hast, Jonas. Deshalb. Verstehe ich nicht. Das Bild ist explodiert mit einer Stichflamme. Ja, die Wandbehänge in Brand gesetzt und so weiter. Es ging ganz schnell. Explodiert? Wann? Genau um 11. Hat es kurz abgestellt, wollte gerade den Tresor aufschließen. Punkt 11. Ein Autodestrukt mit Zeitschaltung, wie bei der Scheibe. Mein Gott, das Bild. Johanna, was ist mit Nachtcafé? Was soll sein? Explodiert, verbrannt, hinüber. Verbrannt? Ein echter Van Gogh? 500 Millionen Euros. Unsinn. Eine Kopie. Gut gemacht, aber doch nur eine Kopie. Nicht mehr wert als 100 Euros. Bist du sicher? Ich hab's mir angeguckt, dein Bild. Ausgewickelt und angeguckt. Wollt doch wissen, was Jonas bei mir abstellt. Van Goghs Nachtcafé. Kopie in Originalgröße. Eine billige Kopie. Ich hab eine Kopie geklaut. Johanna, ich brauch dich. Komm mit. Darauf kannst du dich verlassen, Jonas, dass ich mitkomme und dich nicht aus den Augen lasse. Nicht, weil ich dich brauche. Ich brauche ein Bett und Schadenersatz. Rat und Hilfe sowieso. Auch Jonas brauchte Rat und Hilfe. Es war höchste Zeit für eine Konferenz. Eine Stunde später saßen wir in meinem Büroapartment zusammen. Johanna, Jonas und Sam natürlich. Nur, dass der nicht saß, sondern lag. Auf dem Schreibtisch. Was seinen Redefluss keineswegs einschränkte. Im Gegenteil. Im Namen der Logik, des Intellekts und des Heiligen Geistes, lasset uns rekapitulieren, liebwerte Gemeinde. Von mir aus. Nur zu, Sammy. Erstens. Niemals. Punktum Römisch 1. Fraktur. Ist uns auch recht. Was, Johanna? Ja. Römisch 1. All dieweil sind die Malen und was maßen unserem Hochwertgeschätzten anbefohlen namens Jonas, nur Jonas, zubenamset der letzte Detektiv, von Seiten einer gewissen Cassandra Krug die Aufgabe zuteil ward, ein ölfarbbedecktes Stück Leinewand, vulgo Nachtcafé, aus ihres Herrn Vaters hochkünstlerischer Sammlung heimlichst zu entfernen. Na, Sammy. Was? Verhaspelt? Weißt du nicht weiter? 2. Jonas klaut Bild, wird dabei ohne sein Wissen elektronisch beobachtet und aufgezeichnet. 3. Cassandra Krug zeigt Jonas wegen Diebstahls an. 4. Supersicherheitsscheibe wird durch Selbstzerstörungsmechanismus vernichtet. Und damit verliere ich meinen einzigen Beweis, dass ich für Cassandra Krug gearbeitet habe. Bitte den Vortragenden nicht zu unterbrechen. 5. Vernichtet wird gleichermaßen das gestohlene Bild, welches sich zu allem Überfluss, Punkt 6, als Kopie erweist. Erwies, Sammy. Erwies. Beziehungsweise erwies, indem das... All dieweil und sind die Malen. Indem das, all dieweil und sind die Malen, Punkt 7, besagtes Bild nicht mehr existiert, ebenfalls dank einem Autodestruktmechanismus, durch welches Faktum dem Paktum des P.P. Jonas mit der Versicherungsgesellschaft zur Gänze die Basis entzogen wurde. Puh. Korrektur. Uff. Das heißt, Jonas muss in den Knast. Punkt 8. Fazit. Jonas, nur Jonas, der letzte Detektiv, belieben sich in einer keinesfalls als beneidenswert zu bezeichnenden Situation zu befinden. Vulgo in der Scheiße bis zum Hals. Na und ich? Geht's mir etwa gut? Ihr Elefant, meine Gnädigste. Denn merke, Sam ist ein persönlicher Computer. Sams Person ist Jonas. Zufällig zugelaufene Wesen weiblichen Geschlechts gehören nicht in Sams Aufgabenparameter. Blas dich nicht so auf, du eifersüchtige Blechbüchse. Unsachliche Unterstellungen großmütig ignorierend, kommen wir nunmehr zum Schluss, liebwerte Gemeinde. Wieder einmal ist Jonas, nur Jonas, der letzte Detektiv, Objekt und Opfer in einem üblen Spiel, welches mit ihm getrieben wird. Scheißspiel, Sammy. Ja. Getrieben von wem? Wer steckt dahinter? Armer Jonas, die alte Frage. Und ist doch ewig neu. Ist ja gut, Sammy. Und deine Antwort? Unzureichende Daten, oh, wie der Stein der Welt als Wonnen. Die alte Antwort also. Cassandra Krug, wer denn sonst? Na, vielleicht auch dieser Dr. Lumbago, der Leiter von Albin Krugs Sammlung. Augenblick, Jonas. Was soll dieser Dr. Dingsbums sein? Lumbago, Leiter von Krugs Kunstsammlung. Nie im Leben. Der Leiter ist Professor Asmus. Ich kenne ihn persönlich. Wie sieht er aus? Ein alter Herr, klein, zierlich, trägt nur schwarz, drückt sich sehr gewählt aus. Hört sich ganz und gar nicht an wie unser Freund Typhoon Lumumba. Korrektur, Lumbago, was, Chef? Ein interessanter Mann. Asmus, meine ich. Früher mal vor 30, 40 Jahren recht bekannter Maler. Pseudo-Expressionist, Neo-Abstrakter, Fotorealist. Hast du seine Phonnummer, Johanna? Moment. In meinem Computer. Was? Anderer Computer? Nein, Sammy, eifersüchtig, nicht den anderen Computer. Professor Asmus ging nicht ans Phone. Aber Johanna hatte auch seine Adresse. Radziwilweg, Südbabylon. Das alte Künstlerviertel. Eine Dachwohnung, fast ein Penthouse. Unproblematisches Türschloss. Dahinter ein riesengroßer Raum. Schlaf- und Wohnzimmer plus Atelier. Ein überdimensionales Fenster. Nordlicht. Zwischen Bett und Staffelei ein hochkünstlerisches Chaos. Zeichencomputer, Pinsel und Farben. Auf einem echten alten Holztisch vollgekritzelte Blätter. Über und durcheinander. Skizzen. Entwürfe, Studien und alle zu einem Thema, zu einem Bild. Sag's nicht, Johanna. Lass mich raten. Blutrot, Giftgrün, alter Gelb, Billardtisch, Nachtcafé, Van Gogh. Kopie von Professor Asmus. Das heißt, die Kopie, die Jonas im Hause Krug gestohlen und dann dir übergeben hat, Johanna. Und die bei mir in die Luft geflogen ist, mitsamt der ganzen Galerie. Diese Kopie hat Asmus produziert, Professor Asmus, Maler und Leiter von Krugs Kunstsammlung. Das gibt doch keinen Sinn, Jonas. Außer Asmus ist der große Unbekannte, der Drahtzieher im Hintergrund. Nein, Johanna, das ist er nicht. Wieso nicht? Asmus trägt immer schwarz, hast du gesagt. Ja, warum? Darum. Unter dem Bett sah ein Fuß hervor. In schwarzem Schuh und schwarzer Socke. Ich fasste zu und zog. Zum Vorschein kam ein kleiner alter Mann in schwarz. Ein toter Mann. Mit verdrehtem Kopf und gebrochenem Genick. Noch warm. Professor Asmus, das ist er. Das war er. Jemand hat ihn umgebracht. Der Unbekannte. Der Drahtzieher. Sieht so aus. Drahtzieherin Cassandra Krug. Ich weiß nicht, Johanna. Irgendwie traue ich ihr sowas nicht zu. Ja, ja. Strenger Vater, kleine Tochter, große Augen. Hm, armes Kind. Ein Sentimentalinskis, mein Jonas. Hört das Folie läuten. Was hat's denn zu bedeuten? Blöde Frage, Sammy. Jemand ruft bei Asmus an. Wer kann das sein, Jonas? Werden wir gleich hören. Hallo? Hola? Es wurde auch Zeit. Meine Tochter, schnell. Hier ist das Atelier von Professor Asmus. Weiß ich. Ich bin Albin Krug. Persönlich. Ich warte nicht gern. Geben Sie mir meine Tochter. Wer immer Sie sind, ich weiß, dass sie da ist. Ich zittere, Herr Krug, vor Angst und Ehrerbietung. Aber Cassandra ist momentan unanwesend. Leider. Ich hätte sie auch gern gesprochen. Das können Sie haben, Jonas. Hier bin ich. Legen Sie das Fohlen hin, heben Sie die Arme und drehen Sie sich zum Fenster. Langsam. Ein Laserstrahler schießt auch durch Glas. Und wir haben drei. Sie waren auf dem Dach, hinter dem Atelierfenster. Cassandra, die bedauernswerte Kleine. Immer noch klein, aber nicht mehr bedauernswert. Neben ihr Lumbago. Und neben Lumbago sein Ebenbild. Genauso groß, genauso breit, genauso hässlich. Der Fall wurde immer undurchsichtiger. Eins war allerdings klar. Die drei am Fenster hatten schussbereite Laser. Und damit hatten sie uns. Im Sack. Um ihn zuzumachen, stiegen sie durch den offenen Flügel. Das heißt, Cassandra und Lumbago stiegen. Das Ebenbild krachte voll durch die Scheibe. Doch nicht so, Atlas! Fensterputt! Das siehst du! Und deine Hand! Blut! Aua! Lex ab! Mein Bruder Atlas ist ein bisschen impulsiv, Jonas. So, ihr Bruder Lumbago. Auch Doktor. Der Philosophie vielleicht oder der Metaphysik? Unter uns, Jonas, mein Bruder Atlas ist möglicherweise nicht ganz so intelligent wie ich. Aber er hat seine Qualitäten. Was, Atlas? Dieter! Totmachen? Typhoon und Atlas, die zwei Lumbagos, eine echte Clownsnummer. Ausgefuchst, eingespielt und richtig komisch. Schade, dass Jonas so gar nicht darüber lachen konnte. Die arme Johanna auch nicht. Totmachen, ja? Bitte, bitte totmachen. Halten Sie noch einen Augenblick an der Leine, Lumbago. Hallo, Papi-Liebling, Kassi hier. Asmus? Erledigt, Papilein, abgehakt, wie besprochen. Auf deine Kassi kannst du dich doch verlassen, das weißt du doch. Eben am Fon? Das war Jonas, der Detektiv. Genau, der Trottel, der die Kopie gestohlen hat. Atlas wird sich gleich um ihn kümmern. Was? Aber Papi, Schatz, wozu denn? Das hält doch nur auf. Ja. Jawohl, Papilein. Ganz wie du willst. Wir sind gleich bei dir. Küsschen, Papi. Alles klar, Cassandra? Jetzt totmachen, ja? Tut mir leid, Atlas. Nix totmachen? Nix totmachen, Atlas. Papi will das nicht. Er hat sich doch so darauf gefreut. Ich verstehe das nicht, Cassandra. Es war doch abgemacht, dass Jonas über die Wupper geht. Und dabei bleibt's auch, Lumbago. Nur, dass Papi die Sache selbst in die Hand nehmen wird. Sie kennen ihn doch. Er ist Romantiker, Genussmensch. Mit Jonas will er sich ein Fest machen. Zu Hause. In aller Ruhe. Also Ex und Hopp auf die Schnelle wäre mir lieber, Cassandra. Ja, mir auch, Lumbago, mir auch. Aber Papis Wille geschehe. Kommen Sie, Jonas. Und Sie auch, Herzchen. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Johanna ist mein Name. Ich will's doch gar nicht wissen. Mitgefangen, mitgehangen. Los. Auf dem Dach, hinter einem dicken Schornstein, wartete ein Mini-Helikopter. Mit Platz für zwei. Taifun Lumbago steuerte. Atlas nahm Cassandra auf den Schoß. Johanna und Jonas banden sie außen an. Ein dröhnender, atemberaubender Luftsprung zum Dach des Hauses Krug. Da stiegen wir um. In einen Lift. Abwärts. In den Keller. Und weiter abwärts. Noch ein gutes Stück. Schließlich Endstation. Alles aussteigen. Es war kalt. Sehr kalt. Arktisch kalt. Und arktisch sah er auch aus. Der große Raum tief unter dem Haus. Boden und Wände klinisch weiß gefliest und kahl. In der Mitte ein Bett. Darauf eine zerknüllte weiße Decke. Davor eine große Konsole, halbrund. Voll mit Schaltern, Tasten, Bildschirmen, Signalleuchten. An der rechten Wand, in einem abgedichteten Plexikasten, ein buntes Bild. Nachtcafé, das Original! Selbstverständlich das Original. Ein echter Van Gogh, meine Herrschaften. 500 Millionen Euros. Ein Ofen wäre mir lieber. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so gefroren wie jetzt. Irrtum, Meister. Blicke zurück. November 2011, vor anderthalb Jahren. Fall Schneewittchen, der Kühlraum im Hafenspeicher. Da und euch sag, heute bin. Weißt du, Sammy, der alte Philipp Marlowe hatte es besser. Der musste nie in die Kälte. Aber ins Treibhaus, du Frostbeule. Das ist kein Vergleich, Sammy. Kein Vergleich. Sie frieren, Herr Jonas. Es tut mir leid. Ich bin Ihnen entgegengekommen. Auf minus 30 Grad. Die normale Temperatur hier beträgt minus 70 Grad. Ei, hellig! Was da sprach, war die Decke auf dem Bett. Keine Decke, ein Mensch. Ein Mann. Klein, uralt, faltig, verschrumpelt. Und schneeweiß. Haar, Bart, Haut, Kleidung. Alles weiß. Albin Krug. Am Leben gehalten durch das Wunder der Kryonik. Extreme Kälte verlangsamte und schonte die Funktionen seines verbrauchten Körpers. Ein guter Rat, Herr Jonas. Halten Sie sich kühl, dann werden Sie alt. 120 Jahre und älter. Sie erinnern mich an die gleichnamige Champagnermarke, Herr Krug. Vor Gebrauch gut kühlen. Witzig. Fesseln. Ihn und die Frau. Auch knebeln, Boss? Nicht so. Sie sollen sich ausdrücken können. Bitten, betteln, schreien, um Hilfe, vor Angst, vor Schmerzen. Oh, nur fesseln. Das klang nicht gut. Johanna und Jonas wurden verschnürt. Mit Biofesseln, die speziell auf große Kälte eingestellt waren. Das verriet uns Albin Krug. Und dann verriet er uns die Hintergründe im Fall Nachtcafé. Wissen Sie, etwas Großes zu tun reicht nicht. Man muss es auch kundtun. Sie, Herr Jonas, und Ihre Freundin sind ein ideales Publikum. Klar, wir können nicht gehen, wenn es langweilig wird. Aus zwei Gründen. Sie haben in der Affäre mitgewirkt in nicht unwichtigen Funktionen. Und Sie werden das, was Sie erfahren, nicht weitergeben können. Papi Liebling, bitte beeil dich ein bisschen. Du weißt, die hohe Temperatur tut dir nicht gut. Sorgt um deinen Papi, wie immer, Kassi, mein Herz. Damit es schneller geht, darfst du mir ab und zu helfen. Oh, wie gern, Papilein. Gut, ich beginne. Als ich vor nicht allzu langer Zeit bekannt gab, ich wolle meinen kostbaren Van Gogh ins Grab mitnehmen, in einem vorübergehenden Anfall von... Von Morbidität. Da gab es in der sogenannten Kulturszene ein großes Gezeter. Das war schön. Das hat Spaß gemacht, aber... Aber das war nicht genug. Papi Liebling fiel was Besseres ein. Nachtcafé stehlen lassen und doch behalten. Die Versicherung übers Ohr hauen. Okay, Herr Krug, aber wozu? Bei Ihrem Vermögen kann doch eine halbe Milliarde keine große Rolle spielen. Das Geld interessiert mich nicht, Herr Jonas. Sondern? Noch niemals, Herr Jonas, hatte ich ein Verbrechen begangen. Ach, wirklich? Sie, Albin Krug, Multimilliardär und Wirtschaftskapitän? Mein Gott, Wirtschaftsvergehen, Geschäftsüsancen am Rande der Legalität. Das zählt nicht. Pappelheim meint richtige Verbrechen, Kapitalverbrechen. Betrug, Diebstahl, Mord, eine neue Herausforderung, Herr Jonas. Neue Erfahrungen, ganz neuer Spaß. Natürlich brauchte ich Unterstützung, Töchterchen Kassi, späte Frucht meiner Lenden und von einem gekauften Ei. Nicht groß, aber effektiv. Ich tue alles für dich, Pappelheim. Und ihr beiden Lumbagos fürs Grobe. Ich mache deinen Plan und wir suchen einen... Einen Dummen. Jonas. Einen Dieb und Sündenbock. Einigermaßen brauchbar musste er sein. Ehrlich, ein bisschen sentimental, nicht sehr klug und wir fanden... Jonas, den letzten Detektiv. Eine geradezu ideale Besetzung, Herr Jonas. Asmus wurde beauftragt, eine Kopie von Nachtcafé anzufertigen. Und diese Kopie haben Sie brav gestohlen, Herr Jonas, in ihr befand sich ein Autodestrukt, eingestellt auf 11 Uhr. Die gestohlene Kopie verschwand für immer. Der überführte Dieb wurde verhaftet, die Versicherung muss zahlen. Und damit Asmus keine Schwierigkeiten macht, hat Cassie ihn kurzerhand umgebracht. Also genau genommen war es Atlas. Tote Macht! Als umgedreht! Brav, Atlas. Guter Mann. Mord, Versicherungsbetrug in dreistelliger Millionenhöhe, Anstiftung zu Einbruch und Diebstahl. Eine runde Sache, Herr Krug. Wie fühlt man sich so als Schwerverbrecher? Zufrieden? Noch nicht, Herr Jonas. Noch fehlt der Höhepunkt in Albin Krugs krimineller Karriere. Albin Krug wird einen Mord begehen. Persönlich. Zwei Morde, Papi Schatz. Einen Doppelmord. Eigenhändig, langsam, mit Genuss, mit Hingabe und Raffinesse. Ja, Boss, tot machen. Kann ich so lange rausgehen, Papilein? Zart beseitet, Cassandra. Unsinn. Mir ist kalt. Mir auch. Atlas solltest du hier behalten, Papi, als Leibwächter und Handlanger, falls du einen brauchst. Cassandra und Lumbago gingen sich aufwärmen. Atlas blieb bei Krug. Der musste offenbar eine kurze Pause einlegen. Jedenfalls war es ein paar Minuten still im Raum. Zu hören war nur das leise Summen der Kühlaggregate hinter den Wänden. Das brachte Jonas auf einen Gedanken. Sam, in meiner Brusttasche. Ich ließ den Kopf sinken und nahm Kontakt auf. So leise wie möglich. Alles vernommen, Meister. Leb wohl auf ewig. Sammy wird um dich trauern und dir Blumen ans Grab bringen. Blumen gibt's schon lange nicht mehr, Sam. Nee? Und mit der Trauer wartest du besser, bis Jonas wirklich im Grab liegt. Ist gut. Das wirst du bald, Jonas. Und ich dazu, wenn dir nicht schnellstens was einfällt. Mir? Ich bin nur ein kleiner Privatdetektiv, Johanna. Ein nützlicher Idiot. Nicht sehr klug, hast du ja gehört. Für Einfälle ist Sam zuständig. Sam ist der Computer, der Rechner, der Denker. Na los, Sammy. Denk du uns hier raus. Nur zu kalt, Meister. Viel zu kalt zum Denken. Es ist viel zu kalt. Zack, zack. Ja, viel zu kalt. Ist auch Kiss mich kalt, kennst du? Dann muss ich dir wohl ein bisschen auf die Sprünge helfen, Sammy. Doch? Das Summen. Hör doch mal. Ja, na und? Kälteaggregate. Um Albin den Krug schön kühl zu halten, damit er nicht verdirbt. Mordsapparate gleich hinter der Wand. Elektronisch gesteuert? Naja, was denn sonst? Aha. Ach du. Ja, so. Sam hatte kapiert und machte sich an die Arbeit. Als Maulwurf im Steuersystem von Krugs Kühlanlage. Es dauerte ein bisschen. Ein paar Sicherungen gibt es, die kann nicht mal Sammy auf die Schnelle knacken. Aber dann war er durch. Langsam, ganz langsam stieg die Temperatur. Wurden die Aggregate lauter. Albin Krug merkte nichts. Er suhlte sich voller Wonne in Killerfantasien. Wie soll ich sie töten? Welche Todesart verspricht höchsten Genuss? Das ist die Frage, wie ein gewisser Hamlet mal gesagt hat. Soll ich die Raumtemperatur allmählich zurückdrehen und beobachten, wie sie ganz langsam erfrieren? Nein, das ist zu einfach. Zu wenig raffiniert. Fantasielos. Unser guter Atlas könnte Ihnen die Haut in Streifen vom Leibe schneiden. Oh ja, Boss. Tot machen. Haut abziehen. Ich weiß nicht. Meine lieben kleinen Autodestruktbämmchen, immer zur Hand auf meiner Konsole. Wie wäre es denn damit? Atlas drückt ihm die Nase zu und zwingt sie, so einen niedlichen Knallfrosch hinunterzuschlucken. Oder wir führen ihn ein paar Ladungen in andere, sehr viel empfindlichere Körperöffnungen ein. Nein! Auf welchen Zeitpunkt ich die Bomben eingestellt habe, das wird nicht verraten. Das bleibt mein kleines Geheimnis. Schwitzen werden sie vor Angst, sich bemachen, winseln, heulen, Zähne klappern und plötzlich werde ich sagen, in einer Minute explodiert ihr Magen, ihr Darm, was immer. Aber vielleicht ist es gar nicht wahr. Ein wunderbares Spiel, 1000 Tode werden sie sterben, 10.000, 100.000. Heißt Boss, Atlas muss schwitzen. Recht hatte er. Die Temperatur war in tropische Höhen geklettert. Genau das richtige Ambiente für einen Gorilla. Aber nicht für einen überalterten, eiskalten Greis. Was ist das? Hilfe! Ich sterbe! Ich schmelze! Ich löse mich auf! Was? Was tot? Was tot? Die Hitze schmolz unsere Biofesseln. Und auch Alvin Krug war dahin geschmolzen. Vor unseren Augen hat er sich aufgelöst. Im Zeitraffer war er lebendigen Leibes verwest. Jetzt war von ihm nichts mehr übrig als eine schmutzig-graue Pfütze auf dem Bett. Eine dicke Blase stieg an die Oberfläche, zerplatzte. Es roch nicht gut. Atlas glotzte. Er zitterte und war so verstört, dass Jonas ihm problemlos den Laser aus der Hand nehmen und über den Scheitel ziehen konnte. Das wär's, Leute. Hochverpupptes Ehrlichum, liebe Kinder. Da ist das nicht ganz exquisit gelaufen. Oh, welche Wonne. Wie Eis an der Sonne schmolz er dahin. Jetzt ist eine Pfütze zu nichts mehr nütze. Das war der Sinn. Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er schmilzt. Ja. Schrecklich. Ich will raus. Abgeschlossen. Von außen. Elektronisch, Sammy. Ach was, mechanisch. Uraltmodisches Türschloss. Mit sowas gibt sich unser eins gar nicht erst ab. Du hast doch den Laserstrahler, Jonas. Mit dem Laser kriege ich die Tür nicht auf. Und mit einem Autodestrukt? Das ginge. Und was machen wir, wenn die Tür auf ist? Shootout, Partner. Raus mit dem Laser. Ping, ping, Ei weg. Ein einzelner Jonas gegen Cassie und Lumbago. Riskant. Vielleicht sollten wir verhandeln. Vielleicht. Cassandra Krug macht einen ganz vernünftigen Eindruck. Na bitte. Hallo? Hola? Bist du das, Atlas? Unser gemeinsamer Freund Atlas ist leider verhindert. Jonas, was ist passiert? Tja, wie soll ich mich ausdrücken? Vielleicht so. Seit ein paar Minuten sind Sie, Cassandra Krug, die reichste Person in Babylon. Exakt. Wissen Sie, es war so kalt. Darum haben wir die Temperatur erhöht. Und das ist Papi gar nicht gut bekommen. So sieht's aus, Cassandra. Papi tot, wir drinnen, sie draußen. Patt. Matt, Jonas. Sie. Wir brauchen nur zu warten, bis Sie anfangen, sich vor Hunger aufzufressen. Sie vergessen was, Cassandra. Wir haben Nachtkaffee. Und ein paar Autodestruktladungen, vom Laser ganz zu schweigen. Es wäre doch schade um ein einmaliges Kunstwerk. Ihr wertvollstes Erbstück, Cassandra. Was verlangen Sie? Freien Abzug. Schmerzensgeld. Für mich auch. Schadenersatz für Johanna. 100.000 Euro, mindestens. Und Nachtkaffee. Was? Kommt nicht in Frage. Sie kriegen das gute Stück ja wieder, Cassandra. Von der Vereinigten Kosmos. Da muss ich es abliefern, damit die Anklage gegen mich zurückgezogen wird. Und was kriege ich? Keinen Ärger. Mit der Versicherung, mit der Polizei, wegen Asmus. Und Papis Milliarden natürlich. Einverstanden. Kommen Sie raus. Ich hatte es ja gesagt. Cassandra Krug war ein kluges Kind. Unser Abmarsch ging glatt. Vielleicht, weil Jonas den Finger am Abzug des Lasers hatte und die Mündung am Nachtcafé. Sicher ist sicher. Happy End und Sonnenschein. Es ist so schön, so klein zu sein. Darauf sollten wir was trinken, Johanna. Ja. In Casablanca. Oder bei mir. Oder bei mir. Keine Zeit, Jonas. Ein andermal. Ich muss mich ums Geschäft kümmern. Wir sehen uns. Tschüss. Wir sahen uns. Wochen später. Bei der Eröffnung von Johannas neuer Galerie. Nicht mehr Picassos Pinsel. Ars Nova, protzig und teuer. In bester Lage, Markgrafen Boulevard. Adebar Asmus, ein unbekannter Klassiker. So hieß die große Verkaufsausstellung. Gleich nach unserem Nachtcafé-Abenteuer hatte Johanna angefangen, Bilder von Asmus aufzukaufen, bevor sein Tod bekannt wurde. Für ein paar Euros. Jetzt kosteten sie das Vielfache. Nicht Van Gogh-Klasse, aber immerhin. So ist das. Ein toter Maler lebt nicht schlecht. Vielleicht sollte ich mich umschulen lassen. Hast wohl zu viel Nachtkaffee gesoffen, du Hirnsklerotiker. Hm? Merke, immer noch besser ein lebendiger Jonas als ein toter Van Gogh. Gelle? Oder nicht? Oder doch? Oder wie? Oder was? Hm? Das war Nachtcafé, eine Folge aus der Science-Fiction-Krimiserie Der letzte Detektiv von Michael Koser. Den Detektiv Jonas sprach Bodo Primus, seinen Supercomputer Sam, Pia Augustinski. Außerdem wirkten mit Diana Körner, Simone Rethel, Ulrich Beiger, Dirk Galuba, Martin Semmelrogge und viele andere. Ton und Technik Günther Hess und Christine Koller, Regieassistenz Holger Buck, Regie Werner Klein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks, Redaktion Erwin Weigel.